Nach langer Zeit hört man uns heute mal wieder und das aus gutem Grund, denn Micha, Dave und ich waren mal wieder im Kino. Silent Hill Revelation. Und der hat mal richtig abgestunken. Oder wie seht ihr das? Dave, du grinst schon so. Komm, lass es raus. Also ich hatte sehr, sehr viel Hoffnung. Ich mochte den ersten Silent Hill Film eigentlich ganz gerne, bis auf Skriptmäkel. Und der zweite von Michael J. Bassett, glaube ich, irgendwie geschrieben und Regie geführt, hat natürlich im Vorfeld immer beteuert, oh, ich bin ein riesen Fan der Spiele und finde ich alles total geil, ich mache jetzt irgendwie den Film und das wird super für alle Fans. Ich bin Silent Hill Fan, ich fand den Film teilweise durchwachsen und das ist noch das Beste, was ich zu sagen habe. Also er war meines Erachtens nach sowas von substanzlos und ich hatte nie wirklich das Gefühl, dass eine Intensität aufkommt in diesem Film. Das Zusammenspiel der Schauspieler hat für mich überhaupt nicht gepasst. Es waren Szenen drin, die so gar nicht zu Silent Hill gepasst haben. Es war nicht mal Fanservice, es war einfach nur uninspiriert. Ja, also ich fand den Film aus dramaturgischer Sicht grottenschlecht. Also vom Dialogbuch über die Geschichte, über die Exposition, über die Geschichtsentwicklung, über die Klärung bis hin zum Finale fand ich einfach alles total furchtbar. Fürchterlich. Bei dem ersten Film, ich fand den ersten eigentlich ganz gut. Da fand ich nur die Dialoge ein bisschen doof, weil die haben da so viel Blödsinn erzählt, aber ansonsten war der eigentlich ganz okay. Und insgesamt fand ich den so aus technischer Sicht ganz in Ordnung, also was die Kulissen betraf und so. Was den Film unter anderem auch total kaputt gemacht hat, meiner Meinung nach, war, dass der überhaupt keinen Rhythmus gefunden hat. Irgendwie. Also der war so konfus zusammengeschnitten und hatte Szenen, die unendlich langsam waren und dann folgten darauf Szenen, die unglaublich schnell waren, weil sie ganz schnell die Geschichte irgendwie voranpeitschen mussten. Also es gab Dialogsequenzen, wo man nichts über die Figuren erfährt, sondern nur irgendwas über die Hintergrundgeschichte. Man weiß also gar nicht, was die Figuren fühlen, sondern man weiß nur, was das Ganze eigentlich soll. Und den ganzen Film über hast du nie den Eindruck, das macht alles irgendwie Sinn. Ja, also ich muss dazu sagen, ich habe jetzt noch kein einziges Silent Hill Spiel gespielt. Ich hatte den ersten Film gesehen, kann deswegen auch nur die Filme beurteilen und nicht den Zusammenhang vielleicht zu etwaigen Spielreferenzen oder sowas ziehen. Und ich muss auch sagen, der kam mir echt derbe zusammengeschnitten vor. Ich hatte auch schon im Vorfeld ein schlechtes Gefühl, weil ich hatte irgendwie gehört, dass er ein bisschen zurückgehalten wurde und hatte dann halt schon ein bisschen Angst. Ne? Dann sind die da wohl doch mal am Rumdoktern, um gerade so ein bisschen noch einen halbwegs als Film erkennbaren Film herauszupressen. Und diese Befürchtung hatte sich irgendwie in den 90 Minuten knapp doch bewahrheitet bei mir. Weil zum Schluss, das kam mir echt vor, als ob die da irgendwie skippen gerade ein paar Szenen, um zum Ende jetzt so langsam mal zu kommen. Welches ganz schön lächerlich war, das Ende. Und, also ich hatte von Anfang bis zum Ende echt so ein Gefühl, ein unfertiges Produkt zu sehen. Also ich glaube, wir können ruhig spoilern, das schreiben wir aber auch so nochmal in den Text. Aber jetzt nochmal die Warnung, also wer sich nicht spoilern lassen möchte, nicht weiterhören, ihr wisst, der wir fanden den Kacke. Jetzt auf, genau, so. Ihr hört jetzt auf, wir fanden den Kacke. Wir empfehlen, den nicht im Kino zu gucken. Vielleicht, wenn ihr super Interesse habt, später auf DVD oder mal ausleihen oder so. Aber unserer Meinung nach lohnt er sich nicht. So, ab jetzt. Warte, ich empfehle ihn höchstens noch als Mystery Science Theater Film, den man so schön ein paar Bierchen lächerlich ziehen kann. Zu Leiden anderer Kinozuschauer, ja? Ja, zu Hause natürlich. Na gut. Okay, also ab hier können wir, würde ich sagen, können wir mal auf Details irgendwie eingehen. Ja, für die, die den Film vielleicht auch schon gesehen haben. Raus. Genau, jetzt mal. Der Endkampf ist das Bekackteste, was ich je gesehen habe. Ja. In einem Horrorfilm seit langem. Ich habe, oder willst du was sagen? Das, ich hatte das Gefühl, als ob da jetzt gerade einer Mortal Kombat spielt und als Cheat hat er gerade mal Pyramid Head und einen anderen Little Sister, quasi Evil Little Sister aus Bioshock, als Gegner gespawnt und die dann aufeinander einpreschen und sich im Lichtschwertkampf da fast duellieren. Aber da war auch nichts Sehenswertes an diesem Kampf. Nee, es war auch. Also der war nicht gut inszeniert, der war nicht. Also er sah noch nicht mal gut aus. Nicht von den Effekten her, nicht von 3D war total dürftig eingesetzt, fand ich. War einfach völlig substanzlos. Ja, 3D war der gesamte Film. Also ich habe bei fast jedem 3D-Film nach dem Kino immer den Gedanken, das war der letzte 3D-Film, weil dieses Gimmick erschließt sich für mich nicht. Und Silent Hill ist nochmal so ein Negativbeispiel, wie 3D absolut verlustbringend eingesetzt wird. Da hatte ich ja so viel Hoffnung, ne? Weil wenn man sich den ersten Film anguckt, der hatte total tolle Fluchtpunktaufnahmen, der hatte richtig, richtig Räumlichkeit, obwohl die Bilder nur zweidimensional waren, der war richtig toll gemacht, weil der fast ausschließlich nur Slider fahren, das war immer in Bewegung, war immer dynamisch. Und der erste ist ja brillant gefilmt. Also man kann ja alles über den Film sagen, aber gefilmt ist der super klasse. Und der zweite, ich weiß nicht, ob das eine Budgetentscheidung war oder ob die, also diese Handkameraaufnahmen waren in 3D nicht gerade sehr förderlich. Also ich fand ziemlich viele Aufnahmen sehr schwierig, sich darauf zu konzentrieren. Ein paar 3D-Effekte sind natürlich nett, auch wenn sie nicht spektakulär sind, wie diese Zaungeschichten, dass man durch den Zaun durchfilmt und so. Und dann hatten sie diese In-Your-Face 3D-Effekte, also so Monster, die dich anschreien oder... Was war das? Blut gab es an einer Stelle auch. Blut gab es, ja. So richtig schlecht. Und ja, die Finger, es gibt halt abgeschnittene Finger. Ja, ja. Und die müssen dann natürlich irgendwie in die Kamera spritzen. Und selbst so feine Details, wie die Asche zum Beispiel. Ne? Es gibt ja diese Szenen, die in dem nebligen Zahlentisch spielen und wo die Asche von oben runter fällt. Und das sah einfach so digital und künstlich aus. Also da kommt man teilweise, waren einfach Pixelblöcke irgendwie, die runterfielen. Ja, weil da nichts fokussiert ist. Ja, halt. Genau. Das sah unheimlich, also es gab da eine Szene, wo das Silent Hill sich so verwandelt, wo das so abblättert in diesem Hotel. Das fand ich ganz cool eigentlich. Das war so das erste 3D-Bild, wo ich dachte, das ist ganz gut gelungen. Aber das war auch das Einzige, was mir in Erinnerung geblieben ist. Und diese Szene vor dem Monster, wo sie durch diese Puppenregale geht, das fand ich in 3D eigentlich auch ganz cool. Ja, weil du da unterschiedliche Schichten hattest, einmal vom Vordergrund und Hintergrund und so. Aber ich fand das Monster an sich ganz schön lächerlich, dieses Puppenmonster, die Puppenspinne, die irgendwie verschiedene Leichen oder... Ich muss sagen, das war das einzige Monster, was mir gefallen hat. Also ich fand das total lächerlich, also total nicht angsteinflößend oder so, das war für mich halt total... Das war das einzige Monster, wo ich das Gefühl hatte, dass sie es ein bisschen durchdacht haben. Weil da steckte halt irgendwie eine Intention hinter, alles klar, das war halt so gestaltet wie eine Spinne und das sucht sich dann halt irgendwie seine Opfer dann halt aus und die dann quasi das, so ein und... Das, ne? Klar, gebe ich dem Film, aber wie gesagt, da war... Ja, aber das war auch das einzige Monster mit Intention. Das war aber nicht so, wo ich mich fürchten würde vorher. Nee, überhaupt nicht. Das ist total kitschig. Ja, richtig. Aber ich fand einige Sachen cool. Also man sieht am Anfang eine Frau, die auf einer Bahre liegt und die verwandelt sich in so eine Puppe. Und ich fand diese Szene cool, wo das Monster sich so über sie beugt und dann so die Hände schon so über die Brüste geht. Ja, das und war schon echt ein bisschen eklig. Und dann nimmt das Monster dann halt den Kopf ab und irgendwie durch diese Fusion mit dem Vieh wird der Kopf lebendig. Und das fand ich schon eklig. Ja, aber das fand ich... ehrlich gesagt lächerlich, weil das Monster hält dann den Kopf auch natürlich in die Kamera und der fängt dann an zu schreien. Der 3D-Effekt. Ja. Also versteht ihr, die Idee fand ich super. Ja, aber das auch war... Auch so dieses Puppending, also ich grusel mich vor sowas, deswegen fand ich es wahrscheinlich eklig, aber ich fand das 3D auch schrecklich, also dass sie es immer so in your face quasi halt so reinhalten mussten. Auch zum Schluss, das Monster macht ja dann einmal so den Kopf auf, so spaltet sich und dann kommt dieses Alien... Ja, so ein zweiter Alien-Kopf mäßig. Das wäre im Spiel wahrscheinlich sauguselig gewesen, aber so im Film war das so übertrieben und so überkitscht irgendwie, da habe ich mich auch geärgert. Aber es war wirklich echt das einzige Monster. Ansonsten hat man so alte Bekannte, die Krankenschwestern, die ich aber auch cool gemacht fand. Eigentlich. Ja, die waren von der Maske her waren die super gemacht. Ja, und von den Bewegungen halt auch. Also man hat halt gesehen, also es gibt halt diese Szene, wo die Kamera halt so rumfährt und man sieht halt wirklich, alles klar, das sind echte Schauspieler und die stehen da gerade so und die halten diese Körperspannung. Da ist halt wirklich jeden Muskel irgendwie angespannt gesehen, die bewegen sich ja auch noch so ein bisschen leicht, wie die Krankenschwestern das halt so tun. Und da finde ich halt gut, dass sie die nicht in CGI gemacht haben. Also es sah wirklich von der Maske her, sah das sehr gut aus. Also das war halt auch die, also es gibt dann halt noch quasi so diese Flucht vor den Krankenschwestern, ne, wie sie ihn, man sieht ja im Trailer ein bisschen, wie sie ihn von einer Bahre losschneiden muss. Und das ist dann aber auch wieder ein Spaziergang. Die Leute spazieren einfach so durch diesen Film. Ich habe niemals das Gefühl gehabt, dass wirklich irgendwie eine intensive Spannung, ein Konflikt so richtig, genau, dass sie richtig in Gefahr sind und, ja, und dass dieser Konflikt halt, halt einfach nicht lösbar ist, den die da halt gerade haben. Dass es halt keine Hoffnung gibt oder irgendwie sowas, irgendwas Intensives, wo Spannung aufgebaut wird. Sowas gibt es in diesem Film nicht. Die Alte rennt verstumpft durch diesen ganzen Film, oh, ich muss jetzt meinen Vater retten. Mhm. So, und kommt dann halt irgendwie von einer Situation in die nächste, aber macht es irgendwie immer auch souverän. So, sie ist nie wirklich in Gefahr. Man sieht halt auch, wie sie Malcolm McDowell verheizt haben. Ja. Ne? Er nimmt irgendwie diese beiden Amulette, Teile, Siegel, was auch immer irgendwie an sich und packt die halt in seinen Körper, was auch eine total abstruse Szene ist, aber völlig egal. Verwandelt sich in irgendein Monster und schultert sie dann. Ja. Weil sie sich natürlich nicht wehren kann. So, schultert sie und geht ein bisschen Gang entlang. Alles klar. Und diese Szene wird damit aufgelöst, dass sie einfach nur ganz locker in seinen Körper reingreifen kann, dieses Siegel rausnimmt und er fällt zu Staub, zerfällt zu Staub. Keine Gegenwehr von ihm, gar nichts. Überhaupt nichts. Ja. Das ist total uninspiriert. Da ist nichts irgendwie, wo wirklich mal Spannung aufkommt, wo Leute in Gefahr sind, so richtig in Gefahr sind. Und das ist eigentlich schade, weil gerade der Lennart ist eigentlich in Silent Hill 3 eine ziemlich coole Monsterfigur, weil man halt findet, also man spricht eigentlich ziemlich lange mit ihm übers Telefon und er singt Happy Birthday zu Heather und hat so eine psychotische, eklige Stimme irgendwie und man hat schon ein bisschen Angst. Also er ist am Ende natürlich auch Monster und Endgegner und so weiter, so wie im Film jetzt, aber der Aufbau zu ihm, also so wie du ihn kennenlernst, ist sehr viel spannender irgendwo und sie haben halt einfach nur alles psychologisch Interessante weggenommen von Lennart, also die, was ja im Grunde genommen nur aus der Stimme besteht und im Prinzip einfach nur dieses Monster gezeigt. So. Und das ist äquivalent für den ganzen Film. Er ist wirklich nur auf dieses Spektakel aus. Inszeniert das Spektakel aber eigentlich gar nicht mal so gut. Also am Anfang denkt man noch, wow, Flammenmeer und das Karussell aus Silent Hill 3 kommt auch wieder vor und sowas alles. Aber es ist nicht wirklich, also dieses Gefühl für Gefahr ist wirklich nicht da. Sie steht an diesem Feuer. Am Anfang denkst du, okay, es ist ein Albtraum, und dann steht sie später wieder in diesem Feuer und hat einfach keine Angst. Man fragt sich, hat sie keine Angst vor der Hitze? Ist das nicht einfach eine beängstigende Situation? Oh, ich glaube, da musst du noch nicht mal Angst haben vor Hitze, dass die Hitze allein wird schon den... ihr übrigens dazu beitragen, dass man da nicht wirklich sich wohlfühlen würde. Und die, also es hatte auch, also es war auch wirklich dieses Surreale, was so den ersten Film so ein bisschen ausgemacht hat, ne? Dieses Unheimliche mit der Parallelwelt war hier auch kaum spürbar irgendwie. Das war einfach nur verranztes Örtchen. Es gab so zwei, drei Stellen, zum Beispiel steht sie in der Schule, einmal im Flur. Und dann verwandelt sich dieser Flur natürlich dann in so ein abgefucktes Ding und Monster kommt aus sie zu. Die Szene fand ich übrigens auch ganz nett. Aber dann, das ist eins der wenigen. Eine der stärkeren 3D-Szenen, wie sie halt allein in diesem Gang halt steht, weil da der Fluchtpunkt stimmt. Genau. Mhm. Geil ist, dass sie da so eine E-Gitarre eingesetzt haben, das fand ich voll cool. Also da dachte ich auch, boah, wenn der Film jetzt so weitermacht, wird das bestimmt super. Weil da am Anfang waren diese Zwischenwelt-Szenen auch viel besser, fand ich. Mhm. Was ich mich da nur am Anfang gefragt hatte, weil vielleicht käme ich in den ganzen Thematik nicht so aus, aber das. Sie waren ja da am Anfang nicht wirklich in Silent Hill. Aber trotzdem haben die Kreaturen aus Silent Hill die Kraft halt wirklich, die Umgebung zu verändern. Da hat sie immer angenommen, das ging nur in und um Silent Hill. Nee, das geht. Also im Spiel ist das auch so, dass es so zu ihr kommt, wegen derselben Erklärung wie im Film, dass sie Alessa bla, zweite Hälfte böse. Ah, okay. Und im vierten ist das sogar so, dass es in die Wohnung von Leuten geht, die nur... Deswegen auch The Room. The Room, genau. Okay. Also es ist aber, in den Spielen ist das nie so wirklich vordergründig. Also selbst im dritten, der sich sehr stark um diese Kultgeschichte dreht, ist Heather immer noch irgendwie interessant. Mhm. Und vor allen Dingen ist Vincent viel interessanter. Vincent ist eigentlich total der schizophrene, verrückte Typ. Mhm. Den haben die Designer so gestaltet, habe ich mal im Making-of gesehen, die haben seine Augen so leicht nach links und rechts versetzt, damit er so leicht schielt. Damit der Spieler so nicht so richtig weiß, was ist mit dem Typen irgendwie. Und das geht diesen Vincent im Film völlig ab. Das ist irgendwie so ein Twilight-Typ. Ja, so ein Love Interest, der die Liebesgeschichte in diesem Film ist auch hemmsärmelig. Also ja, es gibt eigentlich keine und dann irgendwann wird geknutscht. Ja, genau. Oh ja, ich muss dich jetzt küssen, weil es steht im Skript. Ja, richtig. Solche Momente gibt es dauernd, diese because it's in the script. Ja. Also auch diese Erklärung, also das Schlimmste finde ich, also der erste Film hat ja wirklich, weil hatte zwar auch diese Kultgeschichte und viel mit Religion und so, hat es aber konzentriert auf so zwei, drei Szenen, wo du dann mit den Augen rollst und denkst, okay, war doof, aber am Ende macht das irgendwie noch Sinn und das war ein gutes Gewicht zwischen diesen ruhigen Sequenzen und dieser Kultgeschichte. Und eigentlich hat diese Kultgeschichte war am Ende ja sogar noch sehr stylisch gemacht. So, diese Szenen haben sie jetzt übrigens in diesem Film wiederverwendet, die übrigens dann nicht in 3D waren. Die waren dann völlig flach so, zweidimensional. Naja, die haben sie aus dem Film genau. Nichts dran gemacht. Aber da waren dann, diese Szenen waren mindestens sehr schön gemacht irgendwo und war okay, also war ganz okay. Und in diesem Film ist alles, was mit dieser Kultgeschichte zu tun hat, also niemand trägt diese Zahlen vor, weil er überzeugt davon ist, sondern man hat immer dieses What the fuck auf der Stirn irgendwie stehen, so, hä, warum muss ich jetzt das Medaillon finden? Hä, du bist die Mutter der Schwester, der Nichte, des Bruders von meiner Mutter? Wie gesagt, so. Deswegen bin ich auch fest davon überzeugt, dass der übel zusammengeschnitten wurde. Also der hatte jetzt 90 Minuten circa, ging der. Ich wette, der im Rohschnitt ging der mindestens 2 Stunden, wenn nicht sogar noch länger. Ja, der war mit Sicherheit auch viel, viel mehr ausgelegt. Das Gefühl hatte ich aber auch, aber ich habe auch das Gefühl, dass der in länger, wenn irgendwann mal ein Director's Cut rauskommen wird, was ich nicht glaube, aber falls es passieren sollte, dass der in länger auch nicht wirklich viel Spaß macht. Nein. Also nicht viel mehr Spaß macht. Allein die Szene, ich glaube, die Heather fragt den Vincent, glaube ich, 2-mal, wo ihr Vater steckt. Irgendwie im Hotel fragt sie ihn, ja, wo ist mein Vater? Er sagt, da sagt er ihr schon, ja, hier in der Kultstätte, unterhalb der Stadt. Und dann 20 Minuten später fragt sie ihn wieder, wo ist mein Vater? Und er, in der Kultstätte, unterhalb des Freizeitparks, aber diesmal. Der ganze Film ist für Idioten geschrieben. Ne? Ja. Sie findet dann irgendwann auch irgendwie so eine Schatulle mit dem Symbol drauf, was dann natürlich im Blut auch an der Wand geschrieben steht. Da steht auch, komm zu Silent Hill. Ja. Und dann findet sie auf diesen Zetteln, wirklich, du kannst nichts erkennen. Ne? Du kannst irgendwie nur Kragelkruckel irgendwie erkennen, so Kindergekritzel, aber es steht immer in dicken, fetten Capital Letters drauf, Silent Hill. So. Und sie sagt es auch immer, Silent Hill, Silent Hill, Silent Hill. Der Traum ist das komische Kultsymbol, das muss natürlich auch unbedingt überall vorkommen. Ja. So auf Menschenkörpern eingeritzt und weißt du, ganz wir wollen einen Spion so zu sehen in irgendeine fremde Organisation einschleusen. Was machen wir? Wir machen über den gesamten Oberkörper so das unser Logo drauf und damit auch keiner es zufällig sehen kann oder so. Das ist so diese Szene irgendwie, wo er sich offenbart, ist auch so bescheuert. Ja. So, dieses, so völlig aus dem Nichts irgendwie so. Ich ja, nein, du kannst da nicht hingehen. Wieso nicht? Ich gehöre zum Kult. Der hätte nur noch blitzen müssen im Hintergrund. Das ist echt schade. Der Vincent in dem Spiel ist völlig anderer Charakter. Ja. Und ich finde halt so schade, der Kit Harington, der den Vincent spielt im Film, der ist eigentlich ein. Also ich mag den als Schauspieler relativ gerne. Wenn man sich Game of Thrones anguckt, irgendwie, der hat so der hat was in den Augen, so einen richtig traurigen Blick. Ne, der hat Tiefe in den Augen und das kann er halt einfach. Obwohl der ist kein Schlechter. Der 3D-Film, obwohl der 3D war, waren die Charaktere wirklich sowas von flach. Das ist super. Ja. Also wenn ich jetzt so drüber nachdenke, das Einzige, was ich Wut an dem Film fand, waren, wie gesagt, einige Maskeneffekte. Ich fand Ausstattung. Ausstattung war echt cool. Also er war offensichtlich mit einem kleineren Budget gemacht als der erste. Und das war aber schon souverän gelöst. Also das muss man nicht sagen. Also, oder Geld verschwendet. Ja, ich weiß jetzt halt nicht. Ich weiß jetzt halt nicht, wie teuer so eine 3D-Konvertierung ist. Oder ob der der von vornherein in 3D gefilmt das oder? Das weiß ich gar nicht. Ich meine, es wurde schon vor Dreh angekündigt, dass der auch 3D ist. Ja, ich glaube auch. Ich glaube, der ist in 3D gefilmt worden. Okay. Die einzige Sache, die ich auch von den Kulissen ganz furchtbar fand, war diese Kultstätte. Weil das war ja im Grunde genommen ein Keller mit 4 Pfosten und einer komischen Statue, die keinen Sinn hatte. Sean Bean irgendwie, Sean Bean, hat im Grunde genommen so gar nichts zu tun in diesem Film. Er hat ja nur zwei Orte gehabt, ne? Er hatte einmal nur diese Wohnung gehabt. Übrigens erstaunlicherweise. Drei Orte. Ja, drei Orte, stimmt. Und dann halt nur diese Kultstätte. So. Ja, und hat nichts zu tun, als da rumzuhängen und zu sagen, komm nicht nach Silent Hill. Richtig. Furchtbar. Auch und dann halt irgendwie so eine Pseudo-Flashback-Szene, die erklärt überhaupt, warum die Heather wieder in der realen Welt ist, weil die ersten 5 Minuten fragt man sich die ganze Zeit, oder ich habe mich gefragt, war die Heather nicht in der Parallelwelt mit der Mutter gefangen? Wieso ist sie jetzt da wieder mit dem Champin am Rumerzählen dran? Und dann 5 Minuten später dran sein. Und 5 Minuten später wird dann erstmal 5 Minuten lang erklärt, wieso, weshalb, warum. Und gut, da dachte ich mir schon, ach du Scheiße, ey, was das ist so kitschig, wie er da vor diesem Spiegel steht. Ja. Ey. Und oh, dann kommt irgendwie Rose da Silva von hinten und also quasi von hinten, also er sieht sich im Spiegel und das Spiegelbild zeigt ihn, wie er in Silent Hill halt steht. Im Vordergrund steht er halt in der Wohnung und guckt sich halt an und sie kommt halt aus diesem Spiegelbild, aus Silent Hill und umarmt ihn und erzählt er irgendwie, nein, mich kannst du nicht retten, irgendwie, ja. Ich habe dir, ich weiß gar nicht, Alessa, Sharon, Heather mitgebracht. Alle drei zusammen mitgebracht und du musst auf sie aufpassen und ich habe hier nur einen Teil des Siegels und deswegen konnte das ist so kitschig gefilmt. So kitschig gefilmt und halt auch wieder dieser Hit-in-the-Script-Moment. Ja, wieso konntest du denn nur sie mitbringen? Ja, ich habe nur eine Seite des Medaillons. Ja, zufälligerweise habe ich nur eine Seite gefunden. Ja, und später sieht man ja, wie einfach man an beide Seiten rankommt. Ja, richtig. Man geht einfach zu dem Typen und ja. Reißt ihm das aus seiner Brust. Richtig. Ich meine, was in den ersten Filmen ja auch so, jetzt wo wir schon von Schnitt und so sprechen, ne, ja auch so ausgezeichnet hat, ist, dass man so ein gutes Raumgefühl irgendwie für Silent Hill gekriegt hat. Mhm. Also gerade so Szenen, wo Rose zum ersten Mal in diesen Keller runtersteigt und diese ganzen verbrannten Kinder findet und so, das ist so geil gefilmt und es baut sich so langsam auf und man hat so wirklich auch, also das ist dem Christoph Ganz auch so gut gelungen, so dieses Gefühl von Spielen, dieses Entdecken dieser grausamen Untergrundwelt so auch so ein bisschen auf den Film zu übertragen, ohne dass es so ein Selbstzweck ist, sondern das tut dem Film auch gut, dass es so ist, irgendwo, weil es die Spannung enorm steigert. Also der erste Film, als ich den zum ersten Mal gesehen habe, ich war im Kino und fand den ultra spannend an einigen Stellen. Fand ich auch. Vor allem am Anfang, wo sie halt nach Silent Hill kommt. Ich finde, der Film, der ist so inszeniert und so gefilmt, dass man halt immer mitfühlt mit den Charakteren. Es gibt zum Beispiel eine Szene, wo sie halt das allererste Mal so richtig angegriffen wird. Und sie bekommt einen Schlag ab und der Sound verändert sich und die Kamera und du siehst sie halt irgendwie, also der Zuschauer sieht halt auch nicht wirklich, was im Hintergrund abgeht, weil die Darstellerin es auch nicht sieht, also die Figur, der Charakter in diesem Film. Und das ist eine Intensität, die da transportiert wird. Sowas hat der zweite überhaupt nicht. Nee, da rennen alle Leute einfach nur durch diesen Film durch. Der ist auch so konfus geschnitten, dass man absichtlich... Ja, ist montiert, so richtig schlecht richtig montiert. Richtig schlecht montiert. Also man hat wirklich kaum Raumgefühl. Es gibt so ganz wenige Szenen, die von Raum auch relativ einfach sind, wie diese Krankenschwester-Szene zum Beispiel. Oder das mit der Monsterpuppe, wo man kapiert hat, wie dieser Raum aufgebaut ist und wo tatsächlich sowas wie Spannung kam irgendwo. Da dachte ich dann auch, wow, das sind die Szenen, die sind deutlich gelungener. Und sonst hat das nicht. Also es gibt so andere Sachen, da gibt es ja diesen Gefängnisgang irgendwie, wo diese Hände irgendwie rausgehen und man weiß überhaupt gar nicht, wo die hinläuft. Man hat überhaupt gar keine Ahnung, wo der Palmet herkommt. Man hat gar kein Gefühl für die Umgebung, für alles, was da, wie die Leute von A nach B kommen. Das ist einfach so, ach ja, ich gehe jetzt aus dem Bild und bin gerade völlig woanders. Ja. Und dann auf einmal. Wie ein Actionfilm, der Gang, der immer unterschiedlich beleuchtet wird. Ja, genau. Der Lüftungsschacht, weißt du, und dann denkt man immer, die Leute... Hat sich gerade wie ein Cube alles irgendwie so ein bisschen verdreht. Ja, genau. Ja. Nur ein Cube war es da richtig gut gemacht. So, und hier ist das. Also was ich auch sagen wollte, zwei Sachen, die mir bei dieser Figur oder Puppen, bei den Puppenmonster da auch blöd aufgestoßen sind, war einmal, dass sie dann halt so eine gerade noch findet, die irgendwie auch schon eingesponnen ist. Und sie erstmal fragt, ja, wo kommst du denn überhaupt her? Ja, wir sind falsch abgebogen. Da dachte ich mir, Alter, scheiße, sind die gerade beim Drehbuchschreiben falsch abgebogen und da haben irgendwie so einen Wrong-Turn 6 oder so gerade gedreht. Und die ist dann auch für ganze 20 Sekunden am Leben und wird dann natürlich getötet von einem Monster. Ja, auch natürlich von diesem Monster, was diesen quasi Alien-Kopf halt hat. Ne? Also in sich drin, dieses quasi nochmal Alien-Ding, wenn es das Maul halt öffnet und wird natürlich aus einem Luftschacht rausgezogen. ist ja ganz klar. Ja. Und das Geilste war, dann kommt die Heather halt aus dem Luftschacht raus und ist genau in dieser Anstalt, Irrenanstalt, wo sie hin muss. Ja, genau. Da richtig. Dachte ich, Alter, das ist halt das, was ich meine. Du hast halt irgendwie kein Gefühl für Leute, die von A nach B über welche Station, sondern, ach ja, alles klar, ich gehe jetzt aus diesem Raum raus und bin jetzt völlig woanders. Ja, wir haben diese Action-Szene abgehakt, jetzt müssen wir weiter in den Plot kommen. Ja. Zufälligerweise direkt an der Irrenanstalt. Natürlich zufälligerweise wird dann der Love Interest irgendwie Vincent auch zufälligerweise direkt dann eingeliefert. Das ist halt, zufällig. Weiß ich nicht, zufällig. Ja. Also viel zu viele Zufälligkeiten und schlecht montiert, schlecht inszeniert, die Darsteller haben irgendwie, weiß ich nicht, die Chemie stimmt nicht. Sind hölzern, selbst Sean Bean, der... der viel drauf hat. Der sehr viel alle, drauf ja. hat eigentlich, der ist das so, als der spielt nur seinen Scheck runter da. Im ersten Film war er doch auch gut. Ja, eben. Im ersten Film, alle haben ja viel gemeckert über diesen Zusatzplot mit dem Kerl, was sollte ja eigentlich nur um die Frauen gehen, aber ich fand den Plot gut. Der war interessant eingeflochten, der Sean Bean war super. Er erzählt eine Geschichte, ja. Er baut das Universum aus. Ja. Ja. Er ist vor allem ein guter Kontrast zum restlichen Film irgendwie. Mhm. Und hier in dem zweiten ist der einfach nur, also er sollte ein Katalysator für den Plot sein, aber er ist es halt nicht, weil der Plot sich sowieso von selbst, ist wie eine Lawine. Also es gibt einfach auch niemanden, der das kontrolliert, weil es rollt einfach weiter. Es rollt einfach irgendwie unmotiviert weiter und nimmt einfach alles mit irgendwie und es interessiert aber am Ende auch überhaupt gar keinen. Weil es, der hat auch null Klimax irgendwie. Man hat das Gefühl, diese Anfangssequenz, diese ersten 5 Minuten, wo alles in Flammen aufgeht, ist schon der Höhepunkt des Films. Ja. Und ist es im Prinzip eigentlich auch. Ja, visuell auf jeden Fall, weil da die meisten Tricks zustande kommen. Und weil da ja auch noch so ein bisschen dieses, was ist hier eigentlich losgefühl drin ist irgendwo. Weil man ja genau, das ist die einzige Stelle im Film, wo man so fühlt wie die Protagonistin, weil man einfach keine Ahnung hat und total verwirrt ist. Und meinetwegen lass diesen Traum kitschig enden, weil das irgendwie dieses zweimal dieses Aufwachen ist und so. Aber das war noch so ein Moment, wo du mitfühlst so, und denkst so, oh, jetzt bin ich verwirrt. Und dieser ganze Film macht aber nichts, um das irgendwie weiter aufzuklären. Weil am Ende bist du nicht schlau. Du hast nur ganz viel Scheiß gesehen. Ohne Sinn. Ohne Sinn. Es macht... Der Film macht keinen Sinn. Es ist, nee. Also es wird auch so viel angerissen irgendwie mit diesen verschiedenen Realitäten. In welchem Silent Hill bist du jetzt gerade? Ne, diese Geschichte irgendwie, es wird halt so viel angerissen, es wird nichts ausgebaut, nichts wirklich, wirklich durchdacht. Ja, ich glaube, diese vielen Silent Hills, das sollte ja auch so ein Bonbon für Fans sein, so ähnlich wie das Ende, da musste ich aber schmunzeln, das fand ich ganz cool, mit dieser, da sieht man am Ende so einen Gefangenentransporter vorbeifahren, mit dem von Dompe, ich weiß nicht, wer heißt der Typ? Na, ihr wisst, der Gefangene auf jeden Fall, der Protagonist. Mhm. Und dass man den Trucker Travis findet, der rausfährt, das fand ich eigentlich einen ganz netten Wink an die Fans. Aber diese ganzen Hinweise innerhalb der Dialoge waren, sollten ja auch Bonbons für Fans sein. So Happy Burger und diese ganzen Medaillons-Geschichten. So. Es wird ja nicht erklärt, wer der Metatron sowieso ist. Das sind solche Sachen. Es ist einfach nur da drin, weil es irgendwo... Ist das nicht Gottes Stimme aus Dogma? Alan Rickman? Ja, ich hatte in der ersten Sekunde Megatron verstanden und musste dann an... Ich glaube, der Metatron, der wird in Dogma, glaube ich, von Alan Rickman... Kann sein. Ja, die Stimme Gottes, stimmt, ne? Ja. Er ist, ich bin der Metatron. Ja, richtig. Ja, aber er wird ja im Film jetzt in Silent Hill-Kontext nie irgendwie gezeigt oder thematisiert, sondern es ist einfach nur irgend so ein mächtiges Ding. Und so geht das halt die ganze Zeit weiter. Und dieses Ding mit den unterschiedlichen Silent Hills sollte wohl so ein Wink sein. So, da gibt es halt verschiedene Ansichten. Und es ist tatsächlich auch ein Thema im dritten Spiel. Da sagt Vincent witzigerweise an einer Stelle so, Monster, für dich sehen sie wie Monster aus. Und dann bricht Heather fast zusammen, weil sie glaubt, sie hat Menschen getötet. So. Und dann sagt, nee, ich hab nur Spaß gemacht. Und das ist aber so ein Moment, wo du als Spieler dann so hinterfragt wirst. So ein Spec-Ops-Moment sozusagen. Und aber im Film hat das natürlich überhaupt nicht funktioniert in irgendeiner Form. Es war auch alles so zusammengewürfelt. Pyramid Head, über den müssen wir vielleicht noch reden. Der fährt ein Karussell auf einem Rad. Ich musste da schon so innerlich lachen. Ey. Das sah auch, wie es gefilmt war, einfach lächerlich aus, als ob der wirklich gerade so nach dem Motto jetzt einen Kindergeburtstag oder sowas anfeuert und die nächste Fahrt gedrückt, wenn es gleich noch brüllt. Also der erste aus dem ersten Film, lass uns mal nur beim Film bleiben, weil da fand ich den Pyramid Head ziemlich beängstigend, muss ich sagen. Also da fand ich fand ihn mächtig, ich fand das Schwert krass, ich fand auch so diese Szenen im Fahrstuhl im ersten Film ziemlich fies, so mit dem Schwert. Gefilmt. Also, auch super gemacht und inszeniert. Geil war das mit diesen Kakerlaken und so. Ja, das auch. Das waren einfach krasse Szenen und auch wenn die so wie jetzt im zweiten Film im Prinzip diese ganzen Elemente aus dem Spiel nehmen und daraus so ein eigenes Mashup machen, darüber will ich gar nicht meckern, das ist okay, kann man machen für einen Film. War das aber so, dass diese Bedrohlichkeit von ihm komplett abgeht, weil der erste Pyramid Head aus dem ersten Film hatte Gewicht, der war mächtig, der war groß und schwer. Weil der hat sich Film, zwar auch schlagsig bewegt jetzt in dem... Ja, aber es sah aber scheiße aus. Ja, er wirkte nicht groß, es war ein Typ, der genau, truppenbeulig durch in seinem Kostüm mit seinem Pyramid Head Ding durch die Kulissen gewankt ist und so getan hat, als würde er schwere Bürde tragen irgendwo, aber das Gewicht kam überhaupt nicht, weil da war gar kein Körperwiderstand da. Man hatte auch gar nicht das Gefühl, dass dieses Schwert oder dieses Hackebeil, was er hatte, irgendwie eine Schwere, irgendwie eine Schärfe auch hatte in irgendeiner Form. Der Typ war einfach, und genau deswegen kommt dieser Eindruck auf, wenn er da sitzt dieses Karussell antreibt. Dieses dreht, ja. Diese Perspektive, diese leicht untersichtliche Perspektive, diese schnellen Schulterbewegungen, das sieht aus, als würde der eine Gymnastikübung machen. Der war halt einfach nicht groß, mächtig, schwer. Es war einfach eine. Sie haben die interessanteste Richterfigur eigentlich total schlaksig inszeniert, sozusagen. Tja. Ja, sie haben halt viel zu stark draufgehalten, ne? Ja. Weniger ist manchmal mehr. Ja. Man konnte ja wirklich jede Bewegung quasi sehen. Sie haben ja nur draufgehalten. So. Jeder kleine Makel an dem Kostüm oder an der Bewegung des Darstellers, was auch immer, irgendwie konnte man einfach direkt sehen. Da war nichts irgendwie intelligent inszeniert oder ja, also perfekt ausgeleuchtet und einfach draufgehalten. Ja. Für mich war, wie gesagt, die erste Szene war zwar so gesehen auch am besten, aber die hat sofort sämtliche Schrecken, die diese Charakter-Pyramid-Head-Figur da hatte, genommen, weil das halt wirklich so kinderhaft aussah, weiß nicht. So. Ja, das ist schwierig zu beschreiben, das muss man mal sehen. Aber also generell ist diese... Stimmt, du hast gerade was gesagt, die Beleuchtung fand ich tatsächlich ziemlich gut in dem Film. Das ist jetzt wirklich etwas, was ich positiv fand. Also das ganze Licht und so fand ich toll. Mhm. Weil es mich sehr an Saw erinnert hat und ich mag dieses expressionistische Saw-Licht, dieses, wenn es total grün ist oder total orange oder voll rot. Ich finde das mega geil und das waren ja auch viele dunkle Ecken. Das war richtig cool in dem Film. Ja, die Bilder, die waren interessant, klar, natürlich, aber es wurde halt viel zu viel draufgehalten. Ja. Es gab so Szenen irgendwie, wie in dieser Irrenanstalt halt, wo die Typen nach ihr gegriffen haben und die Arme die ganze Zeit halt so draußen waren. Wo der Pyramid Head kam quasi und diese ganzen Arme abgeschlagen haben. Und ich fand, es war einfach viel zu stark draufgehalten. Ja, alles klar, wir brauchen jetzt ein bisschen Blut, okay, irgendwie ein bisschen 3D-Effekt auch noch. Alles klar, wir halten voll drauf, wie er die Arme abschlägt. Von ganz, ganz vielen Leuten, als ob da keiner die Arme zurückziehen würde. Ja. Weil er holt ja nicht nur einmal aus, sondern gleich dreimal oder so. Ja, nee, klar. Dann, das war echt zu viel des Guten. Ja, schade. Schade. Oh, eine Sache, die ich cool fand, war in diesem Happy Burger. Fand ich geil. Ja, ich finde Clowns gruselig. Ja, der Clown war aber ich fand den Clown nicht, ey. Aber der war auch wirklich gruselig. Ich fand den auch gruselig. Also ich finde auch, dass der irgendwie was hatte. Und dass die alle, also da habe ich mich geärgert, dass sie diesen Verzerrungsfilter eingesetzt haben, dass die Licht so verzerrt, weil ich fand die Idee cool, dass die Leute dann plötzlich so eklig essen. Das war nicht so viel mit seinem Bild zu tun, aber hatte irgendwie gut in diese Szene gepasst. Und ich fand geil, wie sie nach hinten geht zur Küche und dann irgendwie so ein Typ wie am Spieß da hängt. Abschneidet aus dem Körper irgendwie, ne? Und dann irgendwie dreht und auch wieder ein bisschen too much, fand ich, aber es war leicht eklig. Ja. Aber das hat mich doch ganz schön überrascht an der Stelle. Ja, ich fand, es sah ein bisschen, dieser Effekt sah ein bisschen schlecht aus. Das, ich weiß nicht, das sah irgendwie halt wirklich nach so einem Überstülper aus für mich und da sah ich keine Öffnung halt. Der schneidet ja irgendwie gerade quasi über dem Bauch was ab und dass man wie man die Rippen und sowas sah, weil das sah irgendwie halt nicht. Ich fand auch ein bisschen seltsam, dass du wirklich jeder geschundenen Person oder jedem Opfer in diesem Film, wie jetzt zum Beispiel der Typ, der da hing oder noch andere, direkt in die Augen gucken konntest. Das fand ich in den Spielen irgendwie, war das immer, da waren ich weiß nicht, also die Gesichter, die waren immer so weit verzerrt, dass du Mühe hattest, war das mal ein Mensch? Halt, und du hattest irgendwie nie so wirklich das Gefühl, dass das reale Menschen sind, die da jetzt gerade eine Pein erleben, aber das hat in dem Film überhaupt nicht funktioniert. Ja, das stimmt. Fand ich dieses mit in die Augen gucken. Ja, wirklich. Das stimmt. Ja, das ist so merkwürdig zu erklären. Silent Hill hat, also das weißt du jetzt nicht, aber jedes Monster hat ja irgendwie so einen menschlichen Ursprung. Man könnte sich vorstellen, dass die, also man weiß, dass die Gelenke irgendwie funktionieren und dass die Körper irgendwie funktionieren und sie haben sowas leicht Menschliches an sich und trotzdem sind es Monster. Also das ganz berühmteste, was jeder kennt, ist dieses Straitjacket-Monster, also dieser Typ in dieser Zwangsjacke. Und der Designer hatte die Idee, als er irgendwann einen Jogger irgendwie so mit seinen Händen in den Taschen so gesehen hat, so, und dann fiel ihm ein, es wäre krass, wenn man das mal so als Hauen macht irgendwo. Und Das ist halt so von der Bewegung eigentlich mehr so, ich will hier eigentlich raus aus dieser Zwangsjacke irgendwo. Und trotzdem ist das Ding, hat ja kein Gesicht und spuckt irgendwie Säure und sowas. Das hat man im ersten Film ja ziemlich deutlich gesehen. Und das kommt im zweiten, glaube ich, auch ganz kurz vor. Ne? Ganz im kurz. Schulgang genau. Irgendwie ist es das. Die Szene war aber auch geil. Ja, die Szene hat mir echt gut gefallen. Also es war nur kurz, aber war intensiv und war echt gut gemacht. Und diese anderen, also wenn die Monster aber zu menschlich aussehen, dann hat das nicht mehr dieses Surreale irgendwo. Mhm. Also gerade diese Happy Burger Szene, wo die Leute dann plötzlich Sachen essen und so, hat nicht so einen Silent Hill Charakter eigentlich gar nicht irgendwie, weil Menschen sind da eher einfach nur merkwürdig und verwirrt, ja. Wenn sie da auftauchen. Ja, deswegen hatte mich auch diese Gangszene halt in dieser Irrenanstalt. Die Leute sahen ihren Gefängniszellen sahen ja auch einfach ein bisschen zu normal aus. Weiß nicht. Ja. Ich weiß jetzt nicht, ob das vielleicht aus den Spielen halt irgendwie. Könnt ihr mir vorstellen, dass sie das aus Dawnpur so ein bisschen entnommen haben, aber das fand ich in dem Spiel auch nicht so gut, dass die Gefangenen aussahen wie Gefangene. Die sahen halt aus wie Menschen. Ja. Und die hatten einfach nur diese Hannibal Lecter-Maske auf, diese Metallmaske mit dem Mundschutz. Und das war das einzig Blöde an dem Spiel, dass das da drin war. Weil ansonsten sahen die Gegner, also die Frauen sahen schon mehr so aus wie die asiatischen Horrorgeister. Mhm. Und diese, sonst waren die Sachen ja eher so richtig surreal, wie diese Gummipuppen und so. Stimmt. Naja. Wollen wir noch irgendwas Positives über den Film sagen? Oder haben wir es jetzt? Er geht nur 90 Minuten. Ja. Also, ich weiß jetzt so, also natürlich sind wir jetzt alle, oder Dave und ich sind Silent Hill-Fans und wir sehen das natürlich aus der Sicht total kritisch irgendwo. Und ich kann mir vorstellen, dass es Leute gibt, die den Film unterhaltsam finden. Ja, also ich konnte an manchen Stellen lachen, aber das war, glaube ich, nicht die Intention der Filmemacher, dass ich da an den Stellen lache. Das ist irgendwie so ein, also ich weiß nicht, für Leute, die so Fantasy-Horror mögen, die vielleicht finden die das unterhaltsam, aber man muss schon, also die Messlatte schon ein bisschen tiefer ansetzen. Also es ist jetzt nicht der schlechteste Film, den ich je in meinem Leben gesehen habe, auf keinen Fall. Nee. Der ist an einigen Stellen wirklich kompetent gemacht und so, aber wir sind halt so ein bisschen vorbelastet durch den ersten Film natürlich, durch die Spieler und haben etwas anderen Maßstab und wir haben aber auch wirklich unglaublich viele Filme schon gesehen, viele Horrorfilme und deswegen haben wir das alles als sehr unbeholfen irgendwie empfunden. Ja, das umschreibt es eigentlich ganz gut. Ja, für einen Film war der definitiv durchschnittlich und für eine Silent Hill, also mit diesem hohen Anspruch Silent Hill Verfilmung, war er total dürftig. Ja, eigentlich so richtig schlecht. Ja. Also man hat schon gemerkt, alles klar, irgendwie, der hat sich bemüht, teilweise, aber er war mega uninspiriert. Ja, schade. Sehr schade. Er war ja jetzt nicht irgendwie so weit weg von der Vorlage an sich, von der Grundgeschichte her. Da war er ja gar nicht. Also es war jetzt nicht so, dass er Entscheidungen getroffen hat, die jetzt so unglaublich weit weg von Silent Hill sind. Es war halt einfach nur total dürftig umgesetzt. Wie eine Auftragsarbeit. Ja. So genau. Den Eindruck, etwas lieblos alles. Mhm. Ja. Ohne Herz, ohne Seele. Bei Christoph Ganz, bei dem ersten Mal haben wir bemerkt, der hat richtig Bock auf den Film gehabt und der hatte richtig viel Energie reingesetzt und das ganze Team war dahinter. Diese Kameraarbeit ist ein Ding, was man natürlich sieht und dass der sehr nah an, dass der die Sounds von Akira Yamaoka haben wollte und so. Das sind alles Sachen, weil er das Spiel auch mochte und weil er genau wusste, worum es ging. Und zwar musste er jetzt dieses schreckliche Skript von Roger Avery verfilmen. Ich denke mal, dafür kann der gute Mann auch nichts. Das Schlechteste ist wirklich dieses Skript. So. Bei dem zweiten ist das Skript auch hemdsärmlich schlechter als im ersten. Ja, aber das Ganze. Schlechter als der erste. Aber die Regie ist auch einfach so schlecht. Also, die Regie hat überhaupt kein Gespür für Timing, für Rhythmus, für Schauspiel, für wie Dialoge vorgetragen werden sollen. Also man hat oft das Gefühl, da ging es jetzt nur um diesen coolen Look, um diese coolen Bilder, die erstellen. Also, genau, um viel Blut und Effekt irgendwo. Und das sind ja die Sachen, die vielleicht noch am besten gelungen sind an diesem Film. Aber das macht ein Silent Hill Film immer nicht aus. Mhm. Richtig. Naja, unser Wunsch für den dritten Film, wenn es einen gibt, sollte David Lynch machen, oder? Ja, und vor allem irgendwie diesen Storypart von Silent Hill mal sein lassen. Also wirklich ein kompetenter Regisseur, der auch atmosphärische Filme mit Substanz drehen kann. Und das muss jetzt nicht unbedingt ein David Lynch sein, aber dann halt einen besseren Teil der Geschichte wirklich richtig angreifen. Vielleicht. Die Chance wäre jetzt da, ne? Weil der, wie heißt der nochmal? Harry oder? Sean Bean, oder? Ja, genau. Ich weiß nicht, ob er jetzt im Film Harry oder Harry. Dr. Snuggles heißt. Auf jeden Fall geht Dr. Snuggles am Ende in den Nebel zurück und sucht Rose. Hm. Und wenn man jetzt einen neuen Ansatz haben möchte, wäre das die Chance, die Suche des Mannes nach der Frau. Ja, oder halt Downpour, ne? Oder Downpour, genau. Ja, oder Travis, der kann ja auch einen Autounfall haben und dann wieder ins Silent Hill an. Tja, mit allen zusammen. Mit allen zusammen, oh nein. Oder vielleicht irgendwie ein Alien-Ende. Ja. Es gibt sogar im ersten, ne? Also ich glaube, das ist glaube ich, so ein Alien-Ende, oder? Ja, das ist so ich glaube, das Hund-Ende und so. So ein Gag-Ende. Wenn man das Spiel einmal durchgespielt hat, dann kann man das zum Spaß vorstellen. Ja. Zu zeigen, dass sie. Das ist geil. Im zweiten. Mega-Spoiler, wer den zweiten noch nicht gespielt hat. Aber bis dahin haben die dann wahrscheinlich nicht gehört. Aber es gibt im zweiten gibt es dieses Gag-Ende mit dem Hund. Da kommst du in den Raum rein und dann sitzt die ganze Zeit da ein Hund und bedient irgendwelche Steuerelemente. Und James sagt dann so, was? Du hast das alles gemacht? Und winkt einfach nur zusammen, fängt an zu weinen und dann kommen die Credits. Und es gibt eigentlich, glaube ich, also ich habe nicht alle Uferenden gesehen, aber ich glaube, jedes Spiel hat ein Uferende, wo dann irgendwie die Protagonisten dann plötzlich von Ufos entführt werden. Im ersten Spiel ist das sogar irgendwie noch lange vor dem Finale. Dann gehst du einfach nur in so einen Leuchtturm und dann kommen die Ufos und Harry Mason ab. Das habe ich mal in einem Let's Play gesehen. Das ist total geil. So, also es kommt auch nur, wenn es schon mal gespielt hat. Ne? Also das erste Spielerlebnis wird nicht versaut oder so. Man muss es halt dann einfach normal spielen und ziemlich komplizierte Bedingungen irgendwie erfüllen, um das zu sehen. Aber es ist halt irgendwie nur ein Gag, so ein Easter Egg von den Entwicklern. Und seit dem ersten hat das dann halt Tradition. Die kommen auch, glaube ich, immer, also wenn ich mich richtig erinnere, bei dem Let's Play Video, ein paar Mal mit so einem Teleskop oder sowas zum Mond guckst oder so Richtung und die immer näher kommen und irgendwie. Ja. Oder in den Himmel halt und die Punkte kommen irgendwie immer. Aber wir kommen ab. So genau weiß ich es auch nicht. Keine Ahnung. Da bin ich nicht so versiert, was die UFO-Enden und so betrifft. Aber ja, auf jeden Fall abschließend kein guter Film. Kein guter Film. Kein guter Film. Nee. Leider nicht. Ja, wenn ihr das anders seht, geht in die Kommentare und schreibt uns das. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Nein, klar. Ich würde gerne andere Ansichten zu dem Film hören, sehen, lesen. Vielleicht ist er ja cool für Leute, die, jawohl, du kennst das natürlich jetzt nicht, aber vielleicht ist es ja für andere Leute, finden den ja gut. Also ich glaube, so manche im Kino hatte ich das Gefühl, dass den manche ganz gut fanden, irgendwie wohl ja, rausgehen. Wir hatten, also neben dir, links neben dir saßen ein paar Jungs, ja, die kannten das Spiel auch. Ja. Das hat man aus dem Gespräch rausgehört und ich glaube, der Typ irgendwie, der da Wortführer war, der fand ihn gar nicht so übel. Naja, vielleicht gucken wir uns den zweiten Mal an und finden dann plötzlich die Baden wert. Ich glaube nicht. Also, man muss dazu sagen, wir haben ihn jetzt auf Deutsch gesehen. Wir wissen ja nicht, wie das im O-Ton kommt. Ja, das ist nochmal so ein Faktor. Also die Hauptdarstellerin, die Synchronstimme kam schon sehr langweilig, gelangweilt rüber. Ja. Einfach. Kann sein, also sie an sich irgendwie süßes Mädel, ja. Keine Frage, hübsches Mädel, aber relativ straight und hölzern, ja. Fand ich. Also ohne viel Detail gespielt. Also wir können nicht sagen, ob das jetzt in der Stimme auswiegt, ob das mehr in der Stimme liegt. Keine Ahnung, das ist nochmal so ein Faktor, den wir nicht beurteilen können. Weil vielleicht gucken wir uns den Film original an und einige Dialoge sind dann vielleicht einen Tacken besser. Also die deutsche Version ist auf jeden Fall furchtbar, aber die lief jetzt leider nicht im O-Ton. Sonst hätten wir uns den auch auf Englisch angeguckt. Du bist ja ganz schön abgefuckt. Ja, super, wie er das sagt, da habe ich mir auch gedacht, das ist klar, ey, ja. Die Übersetzung komplett versagt. So kommst du in jede Frau ihr Herz mit solchen Sprüchen. Du bist ja ganz schön abgefuckt, aber ich glaube, tief in deinem Inneren bist du ganz lustig. Ja, genau. Ganz lustig, das war gut. Ja. Was? Das war eigentlich ganz lustig. Und dann sie so, lustig. Das wäre ja eigentlich mal wirklich ganz nett. Lustig. Nett. Nee, nett sein. Das wäre ja mal ganz nett. Ja. Nett ist der, nett ist der kleine Schwester von Scheiße. Beim ersten Film hat man ja schon gedacht, was reden die da eigentlich für Müll? Aber beim ersten Film haben sie so nicht zur Realität bezogene Sachen gesagt. Irgendwie, so dass man sich irgendwie auch denken konnte, okay, die sind so ein bisschen weg und nicht so richtig bei der Sache. Und es passte dann doch irgendwie wieder in diese Grundstimmung rein. So. Ein bisschen. Und bei dem zweiten haben sie versucht, das ein bisschen realistischer zu machen. Also die reden schon miteinander und sie reden auch deutlicher und ein bisschen Tacheles. Ja. Aber so ein Quatsch. Und es gibt auch überhaupt keine Gedankenlogik hinter diesen Gesprächen. Sie springen wirklich von einem Punkt zum nächsten, ohne dass man es nachvollziehen kann in irgendeiner Form. Ich fand im ersten die Hintergrundgeschichte aber auch wesentlich plausibler als im zweiten. Also du hast halt zum Beispiel so Sachen, im ersten hast du diese Typen irgendwie mit der Grubenlampe und dieser Maske durch die Gegend laufen, die halt wirklich ein bisschen gruselig aussehen, keine Frage, die sind halt auch von der Maske und vom Kostüm her ganz gut und die haben halt den Hintergrund, okay, die tragen diese Sachen, weil sie halt Grubenarbeiter mal waren. Okay, alles klar, klingt irgendwie plausibel. Im zweiten hast du auch wieder Typen, die sehen so aus, laufen auch mit so einer Lampe durch die Gegend und sind auch irgendwie so verkleidet und bei denen sind das dann direkt irgendwie die Garde des Kults und die dürfen die Luft nicht einatmen, irgendwie die böse Luft, weil die sonst sofort verderben würde. Ja. Dann reißt sie auch einem Typen irgendwie diese Maske vom Kopf und der krepiert dann auch und irgendwelches schwarzes Zeug läuft dann aus seinem Gesicht irgendwie raus, aus seinem Mund. Das ist total dürftig durchdacht. Ja, also nicht in sich nicht schlüssig. Eine Sache, die mich übrigens auch gestört hat, es kommt auch Robbie drin vor, das ist dieser Plüschhase. Und der ist in Silent Hill 3 wirklich mal scheiße gruselig. Also weil es gibt dann es kommt wirklich auch am Anfang des Spiels vor, man geht dann als Spielfigur dahin und dann untersucht man diese Plüschhase und dann sagt Heather, da ist Blut und vermutlich ist da einer drin, aber ich traue mich nicht, diesen Kopf abzunehmen. Und es passiert auch nicht mehr. Also es gibt kein Zucken und es gibt kein sowieso, sondern es liegen überall nur diese Robbies mit den Leichen drin rum. Und das ist so gruselig eigentlich. Und immer wenn Robbie dann mal irgendwo auftaucht, dann wird man immer dran erinnert, dass da drin ein toter Mensch eigentlich drinsteckt. So, man weiß eigentlich überhaupt, oder vielleicht auch was ganz anderes. Im Silent Hill geht ja alles irgendwie. Und im Film haben sie natürlich dann so einen Jumpscare da eingebaut, die du ja so liebst, Toto. Ja, die waren alle so dilettantisch. Und auch Robbie sah einfach nicht gut aus. Also der Stoff also war auch einfach nicht gut realisiert. Der war ziemlich dürftig. Also das würde selbst ein Laien auffallen, dass es ein ziemlich dürftig zusammengestricktes Ding ist irgendwie. Mhm. Also sehr undetailliert, irgendwie komisch zusammengeschustert. Er sieht nicht aus wie ein Hase oder wie so ein Stofftier, das man von einem Stand irgendwie kauft oder so, wie diese großen Dinger vom Jahrmarkt. Und es sah einfach wie ein Hasenkostüm einfach. Ja, also so ein ganz billiges, pinkes Hasenkostüm. Ja, ja. Also mit ein bisschen so Kunstblut irgendwie an der Schnauze. Ja, richtig. Später dann. Na, mindestens waren ein paar davon dann eingepackt, das hat es dann ein bisschen besser gemacht. So. Eingepackte Sachen waren generell ganz gut im Film, fand ich. Weil dann, so Details waren cool. Also ich fand cool, dass es einmal so einen Boden gab, wo die ganzen Köpfe unten waren, die zurückgeguckt haben. Das fand ich nett. So, es sah in 3D ganz ordentlich aus, es war okay, so, aber es war einfach nicht genug von diesen Ideen irgendwie drin. Eine Szene hat mich ganz schön an Terminator 2 erinnert. Welche? Diese Fahrstuhlszene. Ach, wo diese Monster... Little Sister, und dann mit dem Messer dann irgendwie durch dieses Gitter gestoßen. Ja. Ja. Allein schon, wie sie die Fahrstuhltür da aufgemacht oder zum Schacht halt die Tür aufgemacht hat. Das war total... Ja, neue Ideen suchst du in diesem Film vergeblich. Also da ist irgendwie nichts drin gewesen, was man nicht schon mal irgendwo gesehen hat. Richtig. Also. Ja. Ja, schade drum. Schade drum. Okay, vielen Dank fürs Zuhören. Ja, auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Gute Nacht. Oder guten Tag. Oder guten Tag, je nachdem, was ihr sagt. Genau. Geht nicht in diesen Film. Nein, gebt dafür jedenfalls nicht sonderlich viel Geld aus, außer ihr seid Die Hard Fans und braucht das in eurer Sammlung. Aber ladet ihn euch auch nicht illegal runter. Ja, das sowieso nicht. hartabergerecht.de Beste Porno-Seite. Beste Porno-Name ever. Hart aber gerecht. Ich mach jetzt hier aus, bevor es noch peinlicher wird.